Kundgabe 6329. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.8.1955. Streben zum Ziel. Gottes Hilfe. Alles soll euch zum Ausreifen dienen. Und so kann euch ein jeder Tag aufwärts steigen lassen in eurer Entwicklung, wenn ihr immer nur dessen gedenket, dass Gott euer Schicksal lenkt und dass alles so kommt, wie es gut ist für eure Seele. Oft zwar wird der Körper leiden müssen, oft wird euer Leben unruhvoll erscheinen, oft werden euch Sorgen drücken und ihr werdet kleinmütig werden und verzagt. Doch es kommt nichts willkürlich über euch, und euer Vater im Himmel weiß um alles, also auch um eure Lage, weil er selbst sie euch zugedacht hat, um euch emporzuhelfen zur Höhe. Ihr selbst aber könnet euch eure Lage verbessern oder verschlechtern, denn ihr brauchet nur den rechten Weg zu gehen, dass ihr Hilfe findet. Wie ihr aber auch in Unmut und Widerwillen eure Lage stets schlechter empfinden werdet und doppelt leidet, weil ihr murret. Einer aber wartet ständig auf euren Ruf, weil er euch helfen will. Er aber zuvor euren Ruf hören möchte, um euch nun seine Liebe beweisen zu können. Dieser eine will euch helfen, und er kann euch helfen, aber er fordert euren Glauben an seine Liebe und seine Macht. Ihr sollet ihn immer als einen Gott der Liebe anerkennen, selbst wenn ihr leiden müsstet oder seine Liebe zu euch nicht offensichtlich zu erkennen ist. Nur die Liebe bewegt ihn zu seinem Tun, und nur die Liebe veranlasst ihn, mitunter die Menschen hart anzufassen, dass sie nicht verloren gehen, wieder für ewige Zeiten. Wer aber nun seiner übergroßen Liebe sich willig überlässet, der wird bald aus der Not herausgeführt, denn Gott verlangt nichts weiter als die völlige Hingabe des Menschen an ihn. Dann wird er sehr bald aller Sorgen und Leiden ledig sein, denn die Liebe Gottes nimmt sie ihm wieder, so wie er das rechte Verhältnis zu Gott hergestellt oder es gefestigt hat. Dann ist der Zweck dieser erreicht, und dann ist wieder eine Stufe erklommen worden, dann hat die Seele einen Schritt weiter zur Höhe getan, und dann wird wieder eine Zeit der Ruhe eintreten, die dem Menschen zur Selbstbesinnung dienen soll. Denn er soll fortgesetzt streben zur Höhe. Er darf nicht müde werden. Er muss seine Augen unverwandt auf das Ziel richten, das zu erreichen seine Erdenaufgabe ist. Und tritt ein Stillstand ein in seinem Streben, dann machen sich auch sofort Widerstände bemerkbar, die ihn gemahnen sollen an seine Erdenaufgabe. Doch was auch kommt über euch, es gereichet eurer Seele sicher nur zum Besten. Und alles werdet ihr überwinden können mit der Hilfe dessen, der für euch das Kreuz getragen hat, der für euch gestorben ist am Kreuz. Rufet ihn nur an in jeder geistigen und irdischen Bedrängnis. Er weiß um euer Leid. Er kennt alle menschlichen Schwächen und Nöte. Und er ist jederzeit bereit, euch Beistand zu gewähren. Und ihr wieder seid durch den Anruf Jesu Christi mit ihm verbunden. Ihr geht den Weg zu Jesus und mit ihm. Und dieser Weg führt euch sicher zum Ziel. Amen.